Menschen. Sie können von der großen Schlacht. Die Götter entscheiden über Leben und Tod. Auf einem Boot der kommenden Nacht. Wir versammeln uns, Mann für Mann, vereint und Axt und Schwert. Den Mut in den Herzen nicht zu verlieren, haben uns unseren gelehrt. Das ewige Licht. Unser Leben kann man uns nehmen.